Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Abenteuer Amerika. Aufbruch in die neue Welt. Von Christian Beermann. Oktober 1620. Ein schwerer Herbststurm tobt über dem Nordatlantik. Inmitten des Unwetters die Mayflower. Das englische Segelschiff befindet sich auf seiner Reise von England an die Ostküste Nordamerikas. Gewaltige Wellen spielen mit dem 30 Meter langen Dreimaster, wie mit einer Nussschale. An Bord der Mayflower befinden sich 102 Passagiere. Männer, Frauen und Kinder. Knapp die Hälfte von ihnen sind Pilgrims, gläubige Pilger auf der Suche nach einem besseren Leben in Amerika. Doch noch sind die Auswanderer vom Ziel ihrer Reise fast 1400 Seemeilen entfernt. Um sie herum ist nur der endlose Ozean. Jede Welle spült kaltes Wasser auf die Schiffsplanken. Auch die frierenden Passagiere unter Deck werden davon nicht verschont. Das Wasser tropft durch alle Ritzen. Jeder Wellenschlag lässt das Holz des Schiffes bedrohlich knarzen. Habt ihr das gehört? Was war das für ein Geräusch? Der Hauptbalken. Das Geräusch kam vom Hauptbalken. Oh mein Gott, seht euch diesen Riss an! Ein massiver Brecher hat die Mayflower derart erschüttert, dass der Hauptbalken kurz vor dem Bersten steht. Dieser riesige hölzerne Querbalken stabilisiert nicht nur den Hauptmast. Er hält auch die Seiten des Schiffes zusammen. Und in genau diesem tragenden Element klafft nun ein langer Riss. Wir müssen etwas unternehmen, bevor der Riss noch größer wird. Zimmermann, lässt sich der Schaden irgendwie reparieren? Schwer zu sagen. Aber wenn wir nichts tun, könnte das Schiff auseinanderbrechen. Kapitän, wir müssen umkehren. Wir dürfen uns nicht noch weiter in Gefahr bringen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben fast die Hälfte unseres Weges zurückgelegt. Wir könnten ebenso gut weitersegeln und unterhalb der Wasserlinie ist die Mayflower im tadellosen Zustand. Es muss eine andere Lösung geben. Wir haben noch diese große Schraubwinde mitgebracht. Damit können wir den Balken vielleicht stabilisieren. Lasst es uns versuchen! Schnell! Schafft sie herbei! In großer Eile schleppen einige Männer das große Werkzeug herbei, das beim Bau der Häuser in Amerika helfen soll. Sie buxieren die Schraubwinde direkt unter den Querbalken und mit vereinten Kräften schrauben sie die Winde unter das geborstene Holz. Und Schrauben! Yes! Eins! Und zwei! Und drei! Und vier! Ich glaube es nicht! Es hält tatsächlich! Wir sind gerettet! Dank sei Gott. Die Mayflower kann ihre Fahrt nach Amerika über das gewaltige Meer fortsetzen. Doch der Schock sitzt den erschöpften Reisenden in den Knochen. Sie danken Gott, dass er ihre Gebete erhört hat. Und sie sind sich sicher, mit seiner Hilfe werden sie das Land erreichen, das ihre neue Heimat werden soll. Wer sind die mutigen Auswanderer? Was treibt sie an, diese unglaublichen Strapazen auf sich zu nehmen? In ein Land zu segeln, das zu dieser Zeit noch nahezu unbesiedelt ist? Für die Pilgrims auf dem Schiff ist die Antwort darauf einfach. Sie sind auf der Flucht. Sie gehören einer religiösen Gemeinschaft an, die Separatisten genannt wird. 12 Jahre zuvor haben sich die Separatisten von der Kirche Englands getrennt, deren Oberhaupt der König ist. Sie selbst bezeichnen sich als Saints, Heilige, als Auserwählte, die keine Bischöfe und auch keinen König brauchen, um Gott anzubeten. Ihre Gemeinde ist ihrem Gott direkt unterstellt. Der Prunk der Kirche lässt sich mit dem Glauben eines wahren Christen nicht vereinbaren. Einer dieser wahren Christen ist William Bradford. Ich bin überzeugt, dass die Kirchen Gottes wieder zu ihrer antiken Reinheit zurückkehren sollten. um ihre einfache Ordnung, Freiheit und Schönheit wiederzuerlangen. Durch ihre Abspaltung im Jahr 1608 begehen die Separatisten Hochverrat. Von nun an werden sie verfolgt und müssen England verlassen, müssen ins Exil. In den toleranten Niederlanden finden William Bradford und seine Glaubensgenossen Unterschlupf. Nun, da wir uns hier niedergelassen haben, können wir mit der Arbeit nach besten Kräften unseren Lebensunterhalt bestreiten und stellen den Frieden und unsere geistliche Geborgenheit über alle anderen Reichtümer. Doch der Frieden währt nicht lange. Die englische Krone fordert die Auslieferung der Abtrünnigen. Das niederländische Königshaus verweigert dies. Doch als 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbricht, benötigen die Niederlande die Hilfe der Engländer und müssen im Gegenzug den Engländern die Macht über die englischen Gemeinden in ihrem Land überlassen. Sie können die Separatisten nicht länger schützen. Doch auch eine ganz andere Sorge plagt die Gläubigen. Eine unserer größten Sorgen sind die Zügellosigkeit der Jugend in diesem Land und die vielen Versuchungen dieses Ortes. Viele unserer Kinder werden durch böse Vorbilder auf gefährliche Wege gelockt. Beunruhigt beobachten die Erwachsenen, wie sich die jungen Gemeindemitglieder von den ihrer Meinung nach lockeren Moralvorstellungen der Niederländer anstecken lassen. Sie fürchten um das Seelenheil ihrer Nachkommen. Wäre es nicht besser, in ein Land zu gehen, das so groß ist, dass man ungestört seinem Glauben nachgehen kann? Lange beratschlagen die Separatisten um William Bradford, bevor sie beschließen, nach Amerika auszuwandern. Hier sind sie zwar Untertanen der englischen Krone, aber weit genug entfernt vom Zugriff durch Kirche und Staat und von den Verführungen der Gesellschaft außerhalb ihrer Glaubenskreise. Wir haben uns für die weiten und unbevölkerten Gegenden Amerikas entschieden, weil sie fruchtbar und für die Besiedlung wie geschaffen sind. Sie sind frei von zivilisierten Einwohnern. Es gibt dort nur wilde und unzivilisierte Menschen, die sich nur wenig von Tieren unterscheiden. Es ist eine mutige Entscheidung. Denn schon einmal haben englische Auswanderer diese Reise ins Ungewisse angetreten und dabei eine Tragödie erlebt. Im Jahr 1607 war die Siedlung Jamestown an der nordamerikanischen Ostküste von Kolonisten gegründet worden. Doch für positive Schlagzeilen in England sorgte lediglich Captain John Smith, der in die Gefangenschaft von Indianern geraten war und später behauptete, von der Häuptlingstochter Pocahontas gerettet worden zu sein. Das Schicksal von Jamestown sollte den Separatisten eine Warnung sein. Viele der Kolonisten waren an Krankheiten wie Skorbut und Sumpffieber gestorben. Vor allem die harten Winter zerrten an ihren Kräften. 2 Jahre nach der Gründung der Kolonie lebten nur noch 60 der anfangs 500 Siedler. Doch der Entschluss der Auswanderungswilligen steht fest. Allen Zweifeln und Einwänden zum Trotz, sie wollen der Verfolgung ihres Glaubens entgehen. Und dafür setzen sie alle Hoffnung auf die Reise über den Ozean. Wir kaufen ein kleines Schiff und machen es in Holland seetüchtig. Es soll uns als Transportmittel dienen und dann zum Fischen sowie für andere wichtige Dinge in Amerika bleiben. Juli 1620. 55 Separatisten gehen an Bord des kleinen Seglers Speedwell und fahren von den Niederlanden zunächst in die englische Hafenstadt Southampton. Für William Bradford und seine Frau ist der Abschied besonders schmerzhaft. Weil ihnen die Überfahrt nach Amerika zu riskant erscheint, lassen sie ihren 3-jährigen Sohn zurück und übergeben ihn einer Pflegemutter. In Southampton treffen sie auf weitere Separatisten, die sich auf die große Überfahrt vorbereitet haben. Und auch eine Gruppe nicht-religiöser Auswanderer sitzt auf gepackten Koffern. Auch sie suchen ihr Glück in Amerika. Zum ersten Mal sehen die Reisenden die Mayflower. Das dreimastige Handelsschiff ist knapp 30 Meter lang und 9 Meter breit und wird den Großteil der Passagiere in die neue Welt bringen. So eine Überfahrt kostet Geld. Viel Geld. Aus eigenen Kräften können die Abenteurer diese Summe nicht aufbringen. In dem Eisenwarenhändler Thomas Weston finden die Kolonisten einen Finanzier ihres Unternehmens. Er stellt das Geld für die Überfahrt und die Koloniegründung zur Verfügung. Als Gegenleistung wird ihm per Vertrag für 7 Jahre die Hälfte aller Gewinne zugesichert, die sie aus dem Verkauf ihrer Erzeugnisse in Amerika erzielen werden. Weston ist es auch, der den Separatisten das Recht besorgt, ein Gebiet in Virginia zu besiedeln. Darüber hinaus erhalten sie von König James die wichtige Erlaubnis, die Kirche von England verlassen zu dürfen. 5. August 1620. Die Mayflower und die Speedwell stechen in See. Doch vom ersten Tag an steht die gewagte Überfahrt unter keinem guten Stern. Wir waren noch nicht weit gekommen, als der Kapitän der Speedwell beklagte, dass sein Schiff voll Wasser läuft und er die Reise nicht ohne Reparatur fortsetzen könne. Nach Rücksprache mit dem Kapitän der Mayflower wurde beschlossen, zurückzukehren und nach der Ursache zu suchen. Dadurch verlieren wir viel Zeit und die Chance auf günstige Winde. Die Lecks im Rumpf der Speedwell werden repariert. Endlich, Ende August, lichten beide Schiffe zum zweiten Mal die Anker. Doch erneut läuft das kleine Schiff voll Wasser. Wieder kehren beide Schiffe nach England zurück. Im Hafen von Plymouth wird schließlich entschieden, die Reise nur mit der Mayflower fortzusetzen. September 1620. Endlich ist es soweit. Ein denkbar später Zeitpunkt, da sich die ersten Herbststürme über dem Atlantik zusammenbrauen. Überdies platzt die Mayflower nun aus allen Nähten. 102 Passagiere sind unter Deck, in einem dunklen und stickigen Raum zusammengepfercht. Gemeinsam mit Gänsen, Schweinen, Hühnern und sämtlichen Vorräten. Es ist nicht viel, was wir mit an Bord nehmen dürfen. Nur unsere Familienbibel, dazu eine Truhe mit Kleidung, Kochwaren und etwas Spielzeug für die Kinder. Alles, was nicht in diese Truhe passt, muss zurückbleiben. An Bord sind auch 31 Kinder, 11 Mädchen und 20 Jungen. Anfangs mag ihnen die Mayflower wie ein Abenteuerspielplatz erscheinen. Doch Platz zum Spielen ist kaum vorhanden, vor allem nicht unter Deck. Kommt ihr mit nach oben? Und was sollen wir dort machen, Becky? Wir dürfen doch nicht mehr herumrennen. Und immer sind wir den Seeleuten im Weg. Ach los, kommt mit. Wir könnten nicht sehen, was du nicht siehst, spielen. Schon wieder? Das ist immer noch besser, als hier unten im Mief zu hocken. Na gut. Die Flucht der Kinder auf das Oberdeck ist verständlich. Unter Deck sind keine Fenster, kaum Licht, keine frische Luft, keine Toiletten. Auch an Waschen ist kaum zu denken. Liebe Beth, wenn du diese Zeilen liest, sind wir hoffentlich schon sicher in Amerika angekommen. Bitte entschuldige meine schlechte Handschrift, aber hier unter Deck der Mayflower ist es sehr dunkel. Zudem schwankt das ganze Schiff ständig bedenklich. Doch was viel schwerer wiegt, der Gestank hier unten ist unerträglich. Da wir nicht zum Wechseln mitnehmen durften, tragen wir Tag um Tag die gleiche Kleidung. Viele Passagiere sind seekrank. Ständig muss sich jemand übergeben. Dafür stehen Nachttöpfe bereit, die wir benutzen sollen. Nicht alle schaffen es bis dahin. Diese Behälter stehen auch für die Notdurft bereit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ekelhaft das ist. Zumal diese stinkenden Kübel oft erst später über Bord ausgeleert werden können. Ich bete zu Gott, dass ich den Rest der Reise durchstehe, ohne krank zu werden. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Kinder ihre freie Zeit gern auf dem Oberdeck verbringen. Doch diese Zeit ist begrenzt. Vor allem die älteren Kinder müssen täglich kräftig mit anpacken. Sie putzen und helfen beim Flicken von Kleidungsstücken oder passen auf ihre kleinen Geschwister auf. Hältst du mal kurz die Kleine? Ich hole uns etwas zu essen. Natürlich, Mutter. Vielleicht gibt es heute ja endlich mal etwas Besonderes. Ich kann das Fleisch und dieses trockene Brot nicht mehr sehen. Das werden wir sehen. Das Essen auf der Mayflower bietet kaum Abwechslung. Jeden Tag bekommen die Reisenden Brot und Rindfleisch vorgesetzt, das stark gesalzen ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um es haltbar zu machen. Kühlschränke und Kühltruhen gibt es noch nicht. Der Entzug der Feuchtigkeit durch Salz ist die einzige Methode, ein Verderben zu verhindern. Der karge Speiseplan wird ergänzt durch getrocknete Erbsen, Bohnen und Hartkäse. Vitamine? Fehlanzeige. Mutter, warum ist das Essen schon wieder kalt? Weil draußen noch immer der Sturm tobt. Wenn wir bei diesem Wellengang hier unten ein offenes Feuer anzünden, das wäre viel zu gefährlich. Wenn es dir nicht schmeckt, dann spül es eben mit Bier herunter. Auch die Kinder trinken Bier. Zwar gibt es an Bord Trinkwasser, das aus England mitgebracht wurde, aber da dessen Qualität schnell nachlässt, wird auf der Mayflower vor allem Bier ausgeschenkt. Ein spezielles Dünnbier, das einen geringen Alkoholgehalt aufweist, aber dadurch haltbar ist. Doch die Passagiere haben nicht nur mit dem Wetter, schlechter Ernährung und Krankheiten zu kämpfen. Auch einer der Seeleute macht ihnen zu schaffen. An Bord gibt es einen unverschämten und rüden jungen Mann, der ständig die armen Leute wegen ihrer Seekrankheit schikaniert und als Schlimmste beschimpft. Ihr verfluchten Schnecklinge! Seid ihr schon wieder krank? Wohl nicht genug gebetet, oder was? Ich kann es kaum erwarten, dabei zu helfen, einige eurer Leichen über Bord zu werfen. Doch es gefiel Gott, diesen jungen Mann mit einer schmerzhaften Krankheit zu beschlagen, an der er auf verzweifelte Weise gestorben ist. So kam es, dass er selbst es war, der über Bord geworfen wurde. Dem Tod des Seemannes folgt die Geburt eines kleinen Jungen. Er wird von seinen Eltern auf den Namen Oceanus getauft. 9. November 1620. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ruhig gleitet die Mayflower über das Wasser dahin. Hört ihr die Möwen? Wisst ihr, was das bedeutet? Wir nähern uns einer Küste. Land in See! Endlich ist es soweit. Nach mehr als 2 Monaten auf See sehen Passagiere und Crew der Mayflower erstmals wieder Land. Ihre Freude ist unbeschreiblich. Doch vor ihnen liegt nicht die Küste von Virginia. Bald wird klar, die Mayflower hat ihr eigentliches Ziel verfehlt. Meine Herren, aufgrund der ungünstigen Winde sind wir vom Kurs abgekommen und rund 200 Meilen nördlich von unserem Zielpunkt gelandet. Ich vermute, dass es sich bei diesem Küstenstrich um das Cape Cod handelt. Das ist aber auch keine schlechte Gegend für eine Besiedlung. Mit dem reichhaltigen Fischbestand in diesen Gewässern könnten sie einen profitablen Handel führen. Das mag schon sein, aber unser Recht zur Besiedlung gilt nur für das Land nahe des Hudson River. Ich schlage vor, dass wir die Küste entlang in Richtung Süden weitersegeln. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass wir für diese Gewässer kein verlässliches Kartenmaterial haben. Dennoch beschließen die Auswanderer, die Reise bis zum Hudson River fortzusetzen. Mehrere Stunden lang hält Kapitän Jones die Mayflower nahe der Küste. Doch zur Mittagszeit setzt die Ebbe ein. Die Mayflower nähert sich gefährlich seichtem Wasser. Kapitän Jones bleibt keine andere Wahl. Er muss sein Schiff aus der Gefahrenzone steuern. Wir können so nicht weiter segeln. Die Gefahr, auf Grund zu laufen, ist zu groß. Wir werden den aufkommenden Südwind nutzen und um das Cape Cod herumsegeln. Gut, so machen wir es. November 1620. 2 Tage nach dem Erreichen der nordamerikanischen Küste geht die Mayflower in einem geschützten Naturhafen am Cape Cod vor Anker. In die Freude über ihre Ankunft mischt sich die bange Frage, wie geht es jetzt weiter? Das königliche Dokument zur Gründung einer Kolonie ist hier wertlos. An Bord bricht eine hitzige Diskussion aus. Vor allem die weniger religiösen Auswanderer fürchten um ihre Rechte innerhalb der Kolonie. Was geschieht nun mit uns? Ich werde mich jedenfalls nicht einer Gemeinschaft unterordnen, die von religiösen Fanatikern angeführt wird. Nun beruhigt euch doch. Wir werden diese Kolonie nur zu einem Erfolg führen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und denkt vor allem an den harten Winter, der uns bevorsteht. Es ist bald Dezember. Nur gemeinsam haben wir eine Überlebenschance. Also gut. Aber wir sollten eine Vereinbarung treffen, die unser künftiges Zusammenleben klar regelt. Ja, genau. Um den drohenden Konflikt zu vermeiden, setzen sich die Auswanderer zusammen und stellen einen Vertrag auf. Darin geloben die 41 männlichen Unterzeichner, treue Untertanen der englischen Krone zu sein und sich zu einer bürgerlichen Gemeinschaft zu vereinen. In dieser Gemeinschaft zählt nur das Recht der Mehrheit. Und alle Mitglieder leben nach den gleichen und gerechten Gesetzen. Die Männer, die diesen Vertrag unterschreiben, wissen nicht, dass sie einen historischen Akt vollziehen. Dieser Mayflower-Vertrag gilt als eines der Fundamente für die spätere Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Was die Männer jedoch wissen, sie müssen zusammenhalten, wenn sie als Kolonie überleben wollen. Und so wählen die Kolonisten John Carver zu ihrem ersten Gouverneur. Er wird für die Einhaltung ihrer Gesetze sorgen. Nun kann das Abenteuer beginnen. In den folgenden Wochen unternehmen die Neuankömmlinge mehrere Expeditionen, um eine geeignete Stelle für ihre Besiedlung zu finden. Bei ihren Landgängen entdecken sie mit Mais gefüllte Körbe der Ureinwohner. Die Pilgrims bedienen sich. Sie glauben, Gott habe ihnen diese Vorräte zur Verfügung gestellt. Dezember 1620. Es ist soweit. Die Männer werden bei ihrer Suche in der Plymouth Bay fündig. Die Stelle, an der sie wahrscheinlich erstmals den Boden ihrer neuen Heimat betreten, wird heute als Plymouth Rock verehrt. Es ist die Geburtsstunde der Plymouth Plantation. Die Bucht ist groß genug, damit Schiffe vor Anker gehen können. Auch haben wir verschiedene Maisfelder und kleine Bäche gefunden. Dies ist der passende Ort für eine Besiedlung. Maisfelder? Wer hat sie angelegt? Es sind die Wampanoag-Indianer, Ureinwohner Nordamerikas, die die Vorzüge dieser Gegend bereits schätzen gelernt haben. Mitglieder des Stammes haben die Maisfelder angelegt und beackert. Von den Native Americans, den Ureinwohnern jedoch, fehlt jede Spur. Für die Pilgrims ein weiteres Zeichen Gottes. Sie haben keine Ahnung, dass sich hier wenige Jahre zuvor eine schreckliche Tragödie abgespielt hat. Unzählige Wampanoags und andere Ureinwohner im südlichen Neuengland starben an Krankheiten, die von Fischern, Händlern und Entdeckungsreisenden aus Europa in die neue Welt gebracht wurden. Für William Bradford und die anderen Anführer der Kolonisten steht jedenfalls fest: Hier wird ihre neue Siedlung entstehen. Auch die erhöhte Lage und der freie Blick über den Atlantik sprechen dafür. So können mögliche Angreifer frühzeitig gesehen werden. Es ist zumindest die beste Stelle, die wir finden konnten. Zumal der Winter uns die Entscheidung leichter macht. Die Zeit läuft den Kolonisten davon. Eisige Winde, Schnee und der zunehmend gefrierende Boden werden den Bau von Häusern mit jedem verstreichenden Tag beschwerlicher gestalten. Nach ihrer langen Seereise sind die meisten der Auswanderer am Ende ihrer Kräfte. Die Sehnsucht nach einer warmen Unterkunft ist groß. Allerdings war nicht geplant, dass durch die verzögerte Abreise der Mayflower diese nun mitten im Winter gebaut werden muss. Am 25. Tag des Monats Dezember beginnen die Arbeiten am ersten Haus unserer Gemeinschaft, damit es uns und unseren Gütern Schutz gibt. Die Kolonisten fällen Bäume, bearbeiten die Stämme und setzen diese zu einem Rahmen zusammen. Für die Außenwände nutzen sie dünne Holzbretter, die auf den Hausrahmen genagelt werden. Zur Isolierung verputzen sie die Innenseite der Wände mit einer Mischung aus Lehm, Erde und Gräsern. Die Dächer schließlich dichten die Männer mit Schilf und Gräsern ab, die gebündelt in mehreren Lagen auf dem Dachgerüst befestigt werden. Weil der Bau eines Hauses mindestens 2 Monate dauert, verbringen die Pilgrims ihre Nächte weiterhin an Bord der Mayflower. Kälte und Feuchtigkeit nagen an den Auswanderern. Viele von ihnen werden schwer krank. Als sie im März 1621 endgültig in ihre Siedlung ziehen, ist nur noch die Hälfte der Neuankömmlinge am Leben. Kurz darauf tritt die Mayflower die Heimreise nach England an. Die Plymouth Plantation besteht nun aus 7 Häusern, 4 Lagerhäusern sowie einer Kanonenplattform auf dem Hügel. Die meisten Häuser bieten den jeweiligen Familien nur einen Raum, in dem sie kocht, isst und schläft. Die einzige Feuerstelle dient als Wärme- und Lichtquelle. Die Fenster sind klein und noch ohne Scheiben. Es sind triste Behausungen, aber es ist endlich ein Dach über dem Kopf. Der Frühling 1621 bringt ungewöhnlich warmes Wetter und unerwarteten Besuch. Gouverneur Carver, kommen Sie schnell! Was gibt es denn, Junge? Was soll der Alarm? Ein Indianer! Ein Indianer nähert sich der Siedlung. Ein Indianer? Ja, und er ist bewaffnet. Er kommt direkt auf uns zu. Als John Carver zum Eingang der Siedlung schreitet, trifft er dort auf William Bradford und den Kirchenältesten William Brewster. Mit 2 weiteren Männern haben sie sich dem großgewachsenen Ureinwohner in den Weg gestellt, der davon aber unbeeindruckt scheint. Der Indianer hat lange schwarze Haare, trägt keinen Bart und ist bis auf einen Lendenschurz unbekleidet. Er hält einen Bogen und 2 Pfeile in seinen Händen. Die Kolonisten sind zunächst sprachlos, als er das Wort an sie richtet. In ihrer Heimatsprache, auf Englisch. Willkommen, Engländer. Mein Name ist Samoset. Du sprichst unsere Sprache? Ja. Ich komme aus einer Gegend weiter nördlich von hier. Englische Fischer haben mir eure Sprache beigebracht. Möchtest du etwas essen? Ich habe Durst. Auf Bier. Die Pilgrims führen Samoset in das Gemeindehaus und bewirten ihn mit Keksen, Butter, Käse und Pudding. Da ihre Biervorräte knapp werden, schenken sie ihm Strong Water ein, vermutlich Brandy. Fasziniert hängen sie an den Lippen des Indianers. Das Land, auf dem ihr eure Häuser gebaut habt, heißt Patuxet. Alle Wampanoag, die hier zuvor gewohnt haben, sind an einer schrecklichen Seuche gestorben. Doch in den Ländereien ringsum leben weitere Gruppen der Wampanoag. Wie heißt euer Anführer? Sein Name ist Massasoit. Er lebt mit seinem Stamm etwa 40 Meilen südwestlich von hier. Dort lebt auch Squanto, ein Wampanoag, der noch viel besser Englisch spricht als ich. Bis tief in die Nacht reden die Pilgerväter und der Indianer miteinander. Der freundliche Besuch wiederholt sich. Nur wenige Tage später kehrt Samoset zurück, diesmal in Begleitung mehrerer Wampanoag-Indianer. Unter ihnen ist auch Squanto. Das ist Squanto. In fließendem Englisch berichtet er, dass er einst von Seeleuten nach England verschleppt worden sei und nach 10 Jahren wieder nach Amerika habe zurückkehren können. Massasoit, unser Stammesführer, wird gleich mit seinem Gefolge hier sein. Er möchte euch kennenlernen. Kurz darauf trifft Massasoit in der Plymouth Plantation ein. Mit dabei 60 bewaffnete Krieger. Massasoits Gesicht ist mit roter Farbe bemalt. Er trägt eine weiße Muschelkette um den Hals und ein langes Messer an seiner Hüfte. Eine beeindruckende, mächtige Erscheinung. Der Stammesführer scheint vorsichtig zu sein. Massasoit hat allen Grund dazu. Vor knapp einem Jahr sind etliche seiner Stammesbrüder von englischen Seeleuten getötet worden. Scheinbar ohne jeden Grund. Warum also sollte er nun diesen Engländern trauen, die offenkundig nicht vorhaben, sein Land wieder zu verlassen? Auf der anderen Seite, die Neuankömmlinge könnten Verbündete im Kampf gegen seine Feinde werden. Edward Winslow, der Vertreter von Gouverneur Carter, begrüßt Massasoit und übergibt ihm einige Messer, Alkohol und Kekse. Der Häuptling nimmt die Geschenke bereitwillig an. Ich danke euch. Anschließend wird er von bewaffneten Kolonisten zum Haus des Gouverneurs gebracht. Zur Begrüßung küsst John Carver die Hand des Häuptlings. Dieser erwidert die Geste. Häuptling Massasoit, seid gegrüßt. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam Handel treiben und einen formellen Frieden abschließen können. Gouverneur, auch wir kommen in Frieden. Anstatt uns zu bekämpfen, sollten wir uns gegenseitig helfen. Gouverneur Carver und Häuptling Massasoit unterzeichnen daraufhin ein Friedensabkommen. Sie verständigen sich auch darauf, dass Squanto in der englischen Siedlung bleibt. Squanto spricht nicht nur eure Sprache. Er kann euch auch zeigen, wie man Fische fängt und Mais, Bohnen und Kürbis anbaut. Der Indianer mit den Englischkenntnissen wird zur Lebensversicherung der Kolonisten. Ein Werkzeug Gottes. Es ist unwahrscheinlich, dass die Auswanderer den Winter ohne seine Hilfe überlebt hätten. Vor allem der Mais, der hier angebaut wird, war den Kolonisten zuvor nicht bekannt. Sie nennen ihn indianischen Mais. Squanto, wir brauchen wirklich den Hering, um Mais anzubauen? Ja. Grabt zunächst mit den Händen Löcher in den Boden und dann in jedes dieser Löcher 2 oder 3 Heringe legen. Aha. Und mit der lockeren Erde abdecken. Der Hering düngt den Boden und macht ihn fruchtbar. Ihr werdet sehen, der Mais wird wunderbar wachsen. Der indianische Mais ist nicht gelb, sondern hat an einem Kolben verschiedene Farben. Rot, schwarz, gelb und weiß. Er wird getrocknet, zu Mehl vermahlen und zum Backen und Kochen benutzt. Und er wird auch den Schweinen als Futter vorgesetzt. Aus den englischen Auswanderern werden fleißige Bauern. Sie bauen Bohnen, Kürbis, Weizen, Gerste, Hafer und Erbsen an. In ihren Gärten wachsen Petersilie, Salat, Spinat, Möhren und Steckrüben. Andere Lebensmittel wie Salz, Zucker, Öl oder Essig führen sie aus England ein. Um ihren Milchbedarf zu decken, züchten die Siedler Kühe und Ziegen. Wild, Truthähne, Enten, Gänse und Fische werden gejagt und gefangen. Auch die Kinder auf der Plymouth Plantation werden in die tägliche Arbeit eingebunden. Sie sind im Grunde kleine Erwachsene, denen eine Kindheit verwehrt bleibt. Je älter ein Kind ist, desto wichtiger wird seine Arbeit für das Überleben seiner Familie. Liebe Beth, ich hoffe, es geht dir gut. Ich vermisse England und meine ganzen Freunde. Aber es gibt hier in der Kolonie so viel zu tun, dass ich eigentlich kaum Zeit habe, um Heimweh zu bekommen. Vater sagt, dass wir hier die Fähigkeiten lernen müssen, die wir brauchen, um als Erwachsener zu überleben. Das bedeutet, dass meine Geschwister und ich den ganzen Tag arbeiten. Mein kleiner Bruder holt frisches Wasser, hütet die Hühner bei uns im Garten oder sammelt die gelegten Eier ein. Mein großer Bruder verbringt viel Zeit mit Vater auf den Feldern, sät Samen aus und hilft bei der Ernte. Gerade sind die beiden unten am Fluss. Vater bringt ihm das Fischen bei. Dabei stellt er sich ganz schön ungeschickt an. Gestern ist er ins Wasser gefallen. Und ich helfe Mutter, wo immer ich kann. Im Haushalt oder im Garten. Das ist ganz schön anstrengend, macht aber auch Spaß, da sie mir viel beibringt. Stell dir vor, ich kann schon einige Gerichte kochen und meine Kleidung flicken. Naja, weniger Spaß macht es, wenn ich auf meinen kleinen Bruder aufpassen muss. Eine Schule gibt es in der Kolonie hingegen nicht. Stattdessen bringen viele Eltern ihren Kindern in den Abendstunden das Lesen und Schreiben bei, meistens mit Hilfe der Bibel. Das Leben ist hart in der Plymouth Plantation. Immer noch sterben Menschen an Kälte und Auszehrung. Auch Gouverneur Carver stirbt Anfang April 1621, nur ein halbes Jahr, nachdem er seinen Fuß auf das auserwählte Land gesetzt hat. William Bradford wird zu seinem Nachfolger bestimmt. Er wird dieses Amt fast 30 Jahre lang bekleiden. Der warme Sommer des Jahres 1621 erscheint den verbliebenen Pilgrims wie eine Belohnung Gottes für ihr großes Durchhaltevermögen. Das gute Wetter beschert ihnen eine ertragreiche Ernte im Herbst. Wir beginnen, unsere Ernte zusammenzutragen und unsere Häuser für den Winter bereit zu machen. Nun, da wir uns alle erholt haben, bester Gesundheit und Kraft sind und von allen Dingen reichlich haben. Es ist an der Zeit, Gott für seine Gaben zu danken und zu feiern, wie der Kolonist Edward Winslow im Herbst 1621 schreibt. Jetzt, wo wir unsere Ernte eingeholt haben, hat unser Gouverneur 4 Männer losgeschickt, um Geflügel zu jagen. damit wir uns in besonderer Weise gemeinsam über die Früchte unserer Arbeit freuen können. Auch die Wampanoag werden von Gouverneur Bradford dazu eingeladen. Während wir neben anderen Erholungen mit unseren Waffen üben, sind auch viele der Indianer unter uns. Darunter auch ihr größter König, Massasoit, der mit 90 seiner Männer zu uns gekommen ist. Sie haben 5 Hirsche erlegt, mit auf die Plantation gebracht und unserem Gouverneur geschenkt. 3 Tage lang feiern Kolonisten und Wampanoags gemeinsam ein großes Fest. Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte. Es gibt Essen und Trinken im Überfluss. Nach der erfolgreichen Gerstenernte haben die Kolonisten ihr eigenes Bier gebraut. Es wird gesungen, auch Ballspiele und andere Wettbewerbe sorgen für Unterhaltung. Das ausgelassene Fest im Herbst 1621 wird häufig als das erste Thanksgiving der Geschichte bezeichnet. Obwohl die Pilgrims selbst das Fest vermutlich nicht so nennen. Bis heute ist Thanksgiving das wichtigste Familienfest der Amerikaner. Jedes Jahr, am 4. Donnerstag im November, kommen an diesem Feiertag die amerikanischen Familien zusammen. Im großen Kreis wird ein Festmahl zubereitet, in dessen Mittelpunkt meist ein gebratener Truthahn steht. Doch das große Fest im Jahr 1621 kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Puritaner es schwer haben. Für die Finanziers aus London zahlt sich ihr finanzieller Einsatz in das Unternehmen nicht aus. Nach wenigen Jahren übernehmen einige Siedler die Restschuld und erhalten dafür ein Monopol auf den Handel mit Pelzen. Jetzt ist Plymouth selbstständig und unabhängig. Dennoch, trotz der beschwerlichen Reise und der tristen Bedingungen in der Kolonie kommen immer mehr Einwanderer nach Plymouth. In den Folgejahren wächst die Siedlung auf 30 bis 50 Häuser. Aus Sorge vor Angriffen feindlich gesonnener Stämme errichten die Kolonisten einen hölzernen Schutzwall um ihre Siedlung. Auch ein Fort wird gebaut. 1623 überfallen und töten die Kolonisten mehrere Ureinwohner, die angeblich einen Angriff auf die Plymouth Plantation und eine benachbarte Siedlung geplant hatten. Die Warnung erhielten sie vermutlich von Massasoit. Auch aus großer Dankbarkeit, weil Kolonist Edward Winslow dem schwerkranken Stammesführer zuvor das Leben gerettet hatte. Es kommt zunehmend zu Spannungen mit den Ureinwohnern. Zu sehr breiten sich die Kolonisten aus. Immer mehr Siedlungen entstehen. Der Friede zwischen den Pilgrims und den Wampanoags jedoch währt trotz dieser Spannungen mehrere Jahrzehnte, weil sowohl Gouverneur Bradford wie auch Häuptling Massasoit zu ihrer Vereinbarung stehen. Gleichzeitig wächst entlang der Küste die Zahl der Siedlungen immer weiter. Viele haben einen vorteilhafteren Standort als Plymouth. So gründen holländische Siedler im Jahr 1624 New Amsterdam, das heutige New York City. Durch seine hervorragende Lage steigt es rasch zum Handelszentrum auf. Um 1700 zählt man 12 Kolonien entlang der amerikanischen Ostküste. Vom heutigen Maine im Norden bis zum Süden in South Carolina. Und die Siedlungen wachsen immer weiter. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts sind die Bewohner der englischen Kolonien stolze Untertanen der Krone. Das ändert sich erst, als König George III. Im Jahr 1760 den Thron besteigt. Er zwingt den Kolonisten weitere Steuern auf. Die englische Regierung ist der Meinung, dass sich die Amerikaner an den Kosten der Kolonien beteiligen müssen. Denn die Anwesenheit englischer Truppen im fernen Amerika kostet viel Geld. Den Anfang macht das Stempelgesetz von 1765. Ab sofort haben die Kolonisten auf Papierwaren wie Zeitungen, Kalender und Spielkarten Steuern zu entrichten. Ein Gesetz mit Folgen, wie Professor Benjamin Karp vom Brooklyn College in New York erklärt. So this was really going to have an effect on many aspects of Americans' lives, particularly lawyers and printers who tended to be particularly. Diese Steuer wirkte sich auf das Leben der Amerikaner auf vielfache Weise aus, vor allem auf Anwälte und Drucker, die für gewöhnlich auch einen großen Einfluss hatten. Und erstmals protestierten die Amerikaner gegen die Besteuerung durch ein Parlament, in dem sie nicht vertreten waren. In Boston bildet sich eine geheime Organisation, die sich Sons of Liberty nennt. Diese Söhne der Freiheit wollen den neuen Steuern einen Riegel vorschieben. Viele Frauen beginnen, als Töchter der Freiheit Waren herzustellen. Eigenes Garn, eigene Kleidung und eigenes Papier. Auf diese Weise wollen sich die Kolonisten von den eingeführten Waren aus England unabhängiger machen. Auch in Städten wie New York und Philadelphia bilden sich ähnliche Gruppierungen. Der Widerstand wächst. Die Aktionen zeigen Wirkung. Bereits 2 Jahre später zieht die englische Regierung das Stempelgesetz zu großen Teilen wieder zurück. Wenn da nicht noch die Steuer auf Tee wäre, dem Lieblingsgetränk der Kolonisten. Die Teesteuer war besonders einträglich, da man damit viel mehr Geld einnehmen konnte als mit der Steuer auf Papier, Farbe oder Blei. Klar, dass die Engländer an dieser wichtigsten Steuer festhalten wollten. Außerdem wollten sie damit deutlich machen, dass sie immer noch die Vorherrschaft über die amerikanischen Kolonien hatten. Sie waren nicht bereit, in jedem Punkt klein beizugeben. König George entsendet weitere Truppen nach Boston. Damit will er verhindern, dass die Kolonisten das Recht in die eigenen Hände nehmen. Doch der König erreicht genau das Gegenteil. Das massive Erscheinen seiner Soldaten auf den Straßen führt zu einer wachsenden Anspannung. Wegen ihrer roten Uniformröcke werden die königlichen Truppen als Rotröcke bezeichnet. Die Spannung entlädt sich am 5. März 1770 im Zentrum von Boston. Auslöser ist ein Wortgefecht zwischen dem Perückenmachergehilfen Edward Garrick und dem englischen Soldaten Captain John Goldfinch. Seht her! Da läuft der Bursche, der meinen Meister noch nicht für seine Perücke bezahlt hat. Ja, genau der Typ! Der schuldet mir noch Geld! Captain Goldfinch ignoriert Garricks Äußerungen und geht einfach weiter. Ein Wachposten beobachtet die Szene und ergreift Partei für den Offizier. Captain Goldfinch ist ein Gentleman. Und wenn er Ihnen noch Geld schuldet, wird er es bezahlen. Ha, dass ich nicht lache. Es gibt keine Gentlemen mehr in diesem Regiment. Das nehmen Sie sofort zurück. Ich denke gar nicht daran. Völlig überraschend schlägt der Wachposten Garrick mit seinem Gewehr nieder. Sofort bedrängen viele Schaulustige den Soldaten und beschimpfen ihn aufs Übelste. Schneebälle und andere Gegenstände fliegen dem Wachposten entgegen. Er zieht sich zurück, lädt sein Gewehr, fuchtelt damit vor der Menschenmenge herum und ruft nach Verstärkung. Weitere Soldaten eilen herbei. Auch sie werden beworfen. Die Rotröcke sind in Unterzahl. Verzweifelt bemüht sich der befehlshabende Offizier, Captain Thomas Preston, Blutvergießen zu vermeiden. Doch seine Männer werden weiter provoziert. Schießt doch, verdammt nochmal! Wir wissen, dass ihr euch nicht traut! Los, schießt doch! Captain Preston stellt sich zwischen seine Soldaten und die Menschenmenge. So beruhigt euch doch! Geht nach Hause! Lasst mir's gut sein! Die aufgebrachte Masse kommt den Rotröcken bedrohlich nahe. Ein Soldat wird mit einem Stock niedergeschlagen und feuert in die Menschenmenge. Warum zum Teufel haben Sie ohne Befehl geschossen? Preston wird von einem Gegenstand getroffen. Er geht zu Boden. Während er sich wieder aufrappelt, fliegen seinen Männern noch mehr Gegenstände entgegen. Die Soldaten fürchten um ihr Leben. Sie geben weitere Schüsse ab. Erst jetzt löst sich die Menge auf. 5 Einwohner Bostons werden an diesem Winterabend getötet. Die Amerikaner taufen den blutigen Zusammenstoß das Boston-Massaker. Erst 8 Monate später werden Preston und seine Männer vor ein Gericht gestellt und von den wichtigsten Anklagepunkten freigesprochen. Die Beziehungen zwischen den amerikanischen Kolonien und ihrem englischen Mutterland sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Nur 3 Jahre später, im Jahr 1773, lässt das Teegesetz die Stimmung in den Kolonien überkochen. Mit diesem Gesetz will die englische Regierung die Pleite der Handelsgesellschaft East India Trading Company verhindern. Es gibt der Gesellschaft das alleinige Recht, Tee nach Amerika einzuführen. Das neue Gesetz macht die amerikanischen Teehändler überflüssig. Unzählige Menschen würden arbeitslos werden. Die Kolonisten sind außer sich und reagieren. Die Kolonisten bestehen darauf, dass der Tee unter diesen Umständen nach London zurückgeschickt werden muss und nicht in amerikanischen Häfen an Land gebracht werden darf. Sie wollen keinen Tee von einer Gesellschaft bekommen, die das alleinige Recht besitzt. Und schon gar nicht wollen sie auf diesen Tee Steuern bezahlen. Während die Teeschiffe daraufhin in den Häfen von New York City und Philadelphia wieder umkehren müssen, erlauben die Offiziere in Boston, dass die Schiffe in ihrem Hafen anlegen dürfen. Die Kolonisten sehen nur eine Lösung. Wenn wir den Tee nicht an Land haben wollen, aber ihn auch nicht zurückschicken dürfen, müssen wir ihn eben ins Wasser werfen. November 18, 1773. Das Handelsschiff Dartmouth macht im Hafen von Boston fest. Seine Ladung? Tee. Laut Gesetz bleiben der Mannschaft 20 Tage Zeit, um das Schiff zu entladen und die Teesteuer abzuführen. Sollte die Steuer nicht binnen dieser Frist gezahlt worden sein, wird die Ladung von den Behörden beschlagnahmt. Anfang Dezember gehen zwei weitere Schiffe voller Tee in Boston vor Anker. Doch die Söhne der Freiheit verhindern, dass der Tee entladen werden kann. Sie fordern, alle Schiffe sollen unverrichteter Dinge wieder zurück nach England segeln. Gleichzeitig befiehlt jedoch der königstreue Gouverneur von Massachusetts, dass kein Schiff ohne seine Genehmigung den Hafen verlassen darf. Es ist der Beginn der Teekrise. 3 Wochen lang wird in Bostons größtem Veranstaltungsort, dem Old South Meeting House, fast täglich hitzig diskutiert. Was soll nun mit dem Tee geschehen? Am 16. Dezember 1773 kommen 5.000 Menschen, fast ein Drittel der Bevölkerung Bostons, zu einer letzten Versammlung zusammen. Die Leitung hat der ehemalige Stadtrat Samuel Savage. Ruhe, bitte, Ruhe! Liebe Mitbürger, wir haben uns nun täglich im Old South Meeting House getroffen, um über das Schicksal der Teeladungen zu entscheiden. Wir haben festgestellt, dass die Teesteuer ohne unsere Zustimmung beschlossen wurde. Ferner haben wir festgestellt, dass der Beschluss der East India Company, ihren Tee nur gegen die Bezahlung von Steuern zu entladen, eine brutale Attacke gegen die Freiheiten Amerikas ist. Es ist die Pflicht jedes Amerikaners, gegen diesen Versuch anzugehen. Hört, hört! Wir haben jeden nur möglichen Versuch unternommen, auf friedliche Weise die Landung des Tees und die Zahlung der Steuern zu verhindern. Samuel Savage übergibt das Wort an Paul Revere, einer der Söhne der Freiheit. Wir bestehen darauf, dass der Captain der Dartmouth sofort einen Protest beim Gouverneur einlegt, damit er noch heute mit seinem Schiff nach London zurückkehren kann. Recht hat er! Na, das kann ich nicht, das ist unmöglich, ganz außer Frage. Aber Captain, Sie hatten versprochen, Ihr Schiff binnen 20 Tagen wieder aus dem Hafen zu entfernen. Heute ist der 21. Tag. Werden Sie heute Segel setzen? Nein, das werde ich nicht. Ich kann es nicht. Kapitän, diese Versammlung ersucht darum, dass Sie Ihren Protest dem Gouverneur vortragen und ihn bitten, mit ihrem Schiff sicher aus dem Hafen fahren zu dürfen. Also gut. Ich werde einen letzten Versuch unternehmen, um die Genehmigung zu erhalten. Aber ich kann nichts versprechen. Geduldig wartet die Versammlung auf das Ergebnis der Unterredung. Dann ist klar, der Appell des Kapitäns wird vom Gouverneur abgelehnt. Damit ist der letzte Versuch einer friedlichen Lösung gescheitert. Nun ergreift Samuel Adams das Wort. Der Politiker ist einer der schärfsten Gegner der englischen Kolonialpolitik. Diese Versammlung kann nichts mehr tun, um das Land zu retten. Dieser Schlusssatz von Samuel Adams gilt als Signal. Es ist das Zeichen, um einen Überraschungsplan in die Tat umzusetzen. Unter lautem Jubel verlassen etliche Söhne der Freiheit das Old South Meeting House. Viele weitere Patrioten schließen sich ihnen an. Auf zum Hafen! Die meisten Patrioten haben sich Ruß ins Gesicht geschmiert, einen Mantel übergeworfen und eine Axt in der Hand. Hunderte von schaulustigen Menschen folgen ihnen. Vielleicht fragen auch Sie sich, warum sich die Patrioten ausgerechnet als Indianer verkleidet haben. That's a very complicated question. In part they do it because they don't want anyone to know who they are. Zum einen, weil sie von niemandem erkannt werden wollten. Zum anderen, weil sie sicher gehen wollten, dass sie nicht verraten werden. Ich glaube aber auch, dass es eine Art Statement war. Denn in jenen Tagen wurden die amerikanischen Kolonien in politischen Cartoons oft als Native Americans, als Indianer dargestellt. Damit wollten Protestler sagen, wir sind Native Americans und zum Ausdruck bringen, dass sie ihre eigenen Rechte gegen das verteidigen wollten, was die Engländer ihnen antun. Eine Art symbolischer Protest gegen Großbritannien. Aus Protest wollen Patrioten die gesamte Teeladung der drei Schiffe ins Wasser kippen. Wie viele Kolonisten sich an der Boston Tea Party beteiligen, weiß niemand genau. Aus Angst vor Bestrafung bleiben die meisten von ihnen bis zu ihrem Tod anonym. Nur 116 der Patrioten sind bekannt. Sicher ist auch, dass mehr als ein Drittel von ihnen unter 21 Jahre alt ist. Einige von ihnen sind gerade einmal 13 Jahre alt. Einige sind Auszubildende. Einige trotzen ihren Meistern und reißen aus, um an der Tea Party teilzunehmen. Andere wiederum wurden von ihren Meistern eigens für die Tea Party zurechtgemacht. Einer von ihnen ist der 13-jährige Peter Slater, der als Lehrling bei einem Seilmacher arbeitet. Er ist vermutlich der jüngste Teilnehmer der Boston Tea Party. Mein Meister war ein Getreu des Königs und hatte mich in meinem Schlafzimmer eingeschlossen. Er vermutete, dass es an diesem Abend in Boston Probleme geben würde. Als ich die Menschenmenge draußen auf der Straße hörte, wollte ich natürlich mit dabei sein. Also habe ich meinen Bettbezug zusammengeknotet und mich aus dem Fenster auf die Straße abgeseilt. Der 19-jährige Maurergeselle Samuel Sprague lässt sogar eine Verabredung mit seiner Freundin platzen. Ich war auf dem Weg zu Joanna, als ich einige Freunde von mir traf, die Richtung Hafen unterwegs waren. Sie sagten mir, dass dort etwas los wäre. Ich schloss mich ihnen an. Und als wir am Kai ankamen, sahen wir, wie sich Indianer an den Teekisten zu schaffen machten. Ich wollte auch meinen Spaß haben und suchte nach einer Möglichkeit, um mich zu verkleiden. Ich fand ein kleines Gebäude mit einem Ofenrohr, kletterte aufs Dach, griff nach einer Handvoll Ruß und schwärzte damit mein Gesicht. Auf dem Schiff erkannte ich auch meinen Meister, Mr. Etheridge. Wir haben später allerdings nie wieder über unsere gemeinsame Teilnahme gesprochen. Joshua Wyeth ist 16 Jahre alt. Seine Freunde und er wollen so gut wie möglich wie Indianer aussehen. Nicht einmal ihre besten Freunde unter den Zuschauern am Kai sollen wissen, dass sie mit dabei sind. Also Leute, wir treffen uns an dem Gebäude am Eingang zum Kai. Einer nach dem anderen. Es muss ganz zufällig aussehen, verstanden? Abgemacht, Joshua. Und von da aus gehen wir dann alle aufs Schiff? Ganz genau. Aber es darf niemand Verdacht schöpfen. Gemeinsam mit den anderen Patrioten betreten sie schließlich die Dartmouth. Captain, öffnen Sie die Schiffsluken. Was soll das? Überlassen uns die Seilwinde. Wie ihr meint. Los, schnapp dir einige Männer und geh mit ihnen runter in den Laderaum. Wir nehmen die Teekisten hier oben entgegen. Auf geht's, Leute! Folgt mir! Sobald alle Kisten an Deck sind, öffnen wir sie mit unseren Äxten und werfen den Tee über Bord. Und wer keine Axt dabei hat? Dann schmeißt ihr eben die ganze Kiste ins Wasser! Geht los! Die Kisten kommen! Die Fische, die freuen sich bestimmt über diese riesige Tasse Tee, die wir ihnen gerade zubereiten. Oh Mann, ist das anstrengend. Doch nicht alles läuft nach Plan. Sir, sehen Sie nur. Was ist denn, Junge? Der Tee, die Kisten. Sie türmen sich im Wasser, Sir. Das muss an der Ebbe liegen. Junge, schnappt die anderen jungen Burschen, sucht euch am Kai ein paar Ruderboote und versucht, die Teeberge aufzulösen und in Richtung offenes Meer zu schieben. Ei, ei, Sir. »340 Kisten Tee mit einem Gewicht von 46 Tonnen werden ins Wasser geworfen. Mit einem heutigen Gegenwert von 2 Millionen Dollar. Es dauert fast 3 Stunden, die Teeladung der 3 Schiffe zu zerstören. Die englischen Soldaten schauen dabei teilnahmslos zu.« »So there was a British military presence, and they knew that it was happening.« But they were not allowed to act without the say-so of the governor. Der Gouverneur war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt und ohne sein Kommando durften die Soldaten nicht einschreiten. Ich glaube zudem, dass die englischen Soldaten nicht geschossen haben, weil sie womöglich auch unschuldige Menschen getroffen und wahrscheinlich die Revolution bereits an diesem Abend ausgelöst hätten. Also haben sie sich herausgehalten und die Boston Tea Party ihren Lauf nehmen lassen. Die Boston Tea Party bringt die amerikanische Revolution ins Rollen, ohne dass auch nur ein einziger Schuss fällt. Im 20. Jahrhundert inspiriert diese gewaltfreie Aktion Freiheitskämpfer wie Martin Luther King und Mahatma Gandhi. Einer jedoch ist von der Aktion gar nicht erfreut. Als der englische König von der Tea Party erfährt, ist er außer sich vor Wut. Er reagiert sofort. Der Hafen von Boston wird für jeglichen Handel geschlossen. Und zwar so lange, bis der East India Trading Company der Schaden für den ins Wasser geworfenen Tee vollständig ersetzt wurde. Bis zum letzten Cent. They could have raised taxes to pay it back. Originally, Benjamin Franklin. Boston hätte das Geld durch Erhöhung der Steuern zurückzahlen können. Zunächst drängte auch Benjamin Franklin darauf. Denn das wäre deutlich günstiger gewesen als die Summe, die sie durch den verlorenen Handel eingebüßt hätten, da auf diese Weise Seeleute, Schiffsbauer und Hafenarbeiter arbeitslos geworden wären. Das alles wäre Boston deutlich teurer zu stehen gekommen. Aber es ging eben nicht nur ums Geld, es ging ums Prinzip. Die drastische Reaktion der englischen Krone lässt die 13 Kolonien noch enger zusammenrücken. Die Einwohner von Massachusetts erklären gar, dass sie das Parlament in London nicht länger anerkennen. Sie treffen sich zu illegalen regionalen Kongressen. Außerdem bilden sie eine Bürgerwehr aus. Am 5. September 1774 beschließen die Anführer der Kolonien, keine Waren mehr aus England zu kaufen. Sie rufen zum Aufbau eigener Armeen und zum Kampf für ihre Rechte auf. In einem Brief fordern sie König George auf, die Gesetze und die Steuerforderungen aufzuheben. Im April 1775 sind die Kolonien an der Ostküste Amerikas ein Pulverfass. Am 14. des Monats erhält der Gouverneur von Massachusetts aus London den Befehl, gegen die Rebellen in seiner Kolonie vorzugehen. Wenige Tage später entsendet er eine Armee, um die beiden Anführer Samuel Adams und John Hancock zu verhaften. Am Abend des 18. April 1775 wird der Silberschmied Paul Revere zum Haus des Mediziners Dr. Joseph Warren in Boston gerufen. Dr. Warren? Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Gerne. Ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass die Engländer sich bereit machen, den Charles River zu überqueren und von Boston aus in Richtung Concord marschieren. Warum nach Concord? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich vermute, dass die Engländer unsere Waffen dort beschlagnahmen wollen. Doch es geht nicht nur um die Einwohner von Concord. Wir müssen auch John Hancock und Samuel Adams warnen, die sich in Lexington befinden. Gut, und was kann ich tun? Die Engländer werden die Kontrollpunkte außerhalb Bostons besonders bewachen. Ich schlage vor, dass Sie, Mr. Revere, mit einem Ruderboot den Charles River überqueren und von der anderen Uferseite aus losreiten. Ich habe bereits Mr. Dawes instruiert, es auf dem Landweg zu versuchen. William Dawes reitet gegen 21 Uhr los, eine Stunde bevor sich Paul Revere auf den knapp 20 Kilometer langen Weg macht. Dawes gelingt es, ungehindert von den englischen Soldaten die Stadtgrenze von Boston zu verlassen, kurz bevor diese für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. Lexington liegt auf dem Weg nach Concord. Kurz nach Mitternacht erreicht Dawes das Haus, in dem sich die Revolutionsführer Samuel Adams und John Hancock aufhalten. Paul Revere ist wegen seines schnelleren Pferdes bereits vor Ort. Auf seinem Ritt nach Lexington hat er die Landbevölkerung vor dem Anmarsch der englischen Truppen gewarnt. Als er im stürmischen Galopp das Haus von Adams und Hancock erreicht, wird er von einem Wachposten in Empfang genommen. Meine Herren! Meine Herren! Machen Sie doch nicht so einen Krach! Krach? Sie werden hier bald jede Menge Krach haben. Die Soldaten sind im Anmarsch. Paul Revere erklärt den Revolutionsführern die Situation. Ohne zu zögern flüchten Adams und Hancock in einer Kutsche vor den nahenden Engländern. Auch Revere und William Dawes schwingen sich wieder in ihre Sättel, um die Einwohner im benachbarten Concord zu warnen. Auf dem Weg schließt sich ihnen der Arzt Dr. Samuel Prescott an. Gegen 1.30 Uhr werden die drei Reiter von einer englischen Patrouille gestellt. Paul Revere wird festgenommen, Dawes von seinem Pferd abgeworfen, doch er kann zu Fuß flüchten. Auch Prescott entkommt und erreicht eine halbe Stunde später Concord, wo sofort Alarm ausgelöst wird. Knapp 4 Stunden später, am frühen Morgen des 19. April 1775. Mehr als 700 englische Rotröcke sind im Anmarsch auf Lexington. Binnen weniger Minuten versammeln sich 77 Freiheitskämpfer auf dem Lexington Green, einer großen Rasenfläche im Zentrum der Ortschaft. Sie sind zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen, schlecht ausgebildet und bewaffnet mit alten Gewehren. Doch bereit, sich den Engländern entgegenzustellen. Ihr Kommandant ist Captain John Parker. Haltet die Stellung, Männer! Niemand schießt, bevor nicht auf uns geschossen wird. Aber wenn die Engländer einen Krieg haben wollen, dann soll er hier beginnen. Ja! 5.20 Uhr. Die Engländer treffen auf dem Lexington Green ein. Im Namen des Königs, Rebell, legt eure Waffen nieder! Captain John Parker zögert. Was soll er machen? Die Übermacht der Engländer ist erdrückend. Soll er den Angriff wagen? Parker sieht ein, das wäre der sichere Tod seiner zusammengewürfelten Truppe. Männer, zieht euch zurück! Aber haltet eure Waffen bereit! Die meisten seiner Männer folgen dem Befehl ihres Captains. Doch dann fällt ein Schuss. Bis heute weiß niemand, von welcher Seite er abgefeuert wurde. Doch er löst einen wilden Schusswechsel aus. Nur mit Mühe können die beiden Kommandeure ihre Truppen wieder zur Ordnung rufen. Feuer einstellen, Feuer! Aber es ist zu spät. 8 Kolonisten sind tot und mehrere verwundet. Die Engländer haben mehr Glück, nur ein Soldat wird verletzt. Die Schlacht von Lexington dauert nur knapp 10 Minuten. Doch es ist die erste Schlacht der amerikanischen Revolution. Die englische Armee sammelt sich in der benachbarten Ortschaft Concord. Die Engländer hoffen, dort Waffen der Bürgerwehr sicherstellen zu können. Sie kommen zu spät. Die meisten Gewehre sind bereits in den Händen der Rebellen, die sich ins Umland zurückgezogen haben. Die Engländer sind verärgert und stecken wütend einige hölzerne Kanonenwagen in Brand. Steck den Krempel in Brand und dann nichts wie weg hier. Ja, das wird auf ein geht. Schönes Feuerchen geben. Das Feuer gerät außer Kontrolle. Auf einem Hügel oberhalb Concords sehen die Rebellen die Rauchschwaden. Sie glauben, dass die Engländer den ganzen Ort niederbrennen. Mittlerweile ist die Zahl der Freiheitskämpfer auf mehrere hundert angewachsen. Wollen wir tatenlos zusehen, wie sie Concord abfackeln? Nein, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Männer, rückt zur Nordbrücke vor! Die Nordbrücke bei Concord wird von einer Hundertschaft englischer Soldaten bewacht. Kaum sehen sie die Rebellen auf sich zukommen, eröffnen sie das Feuer. Worauf wartet ihr noch? Schießt, um Gottes Willen! Überrascht von der Gegenwehr der Amerikaner ziehen sich die Rotröcke zurück. Immer mehr Rebellen stoßen hinzu. Mehr als 1000 Amerikaner treiben die Engländer weiter zurück und feuern aus dem Schutz von Bäumen, Steinwällen, Häusern und Hütten. Die Ordnung der englischen Truppe löst sich auf. Um schneller fliehen zu können, werfen viele Soldaten des Königs ihre Waffen weg. 6 Rotröcke ergeben sich auf einem Feldgar einer älteren Frau, Mother Beverick, die sie an einen Captain der Rebellen übergibt und ihnen mit auf den Weg gibt. Wenn ihr es jemals zurück nach England schafft, richtet König George aus, dass eine alte Frau 6 seiner Grenadiere gefangen genommen hat. Weitere Gefechte finden statt. Gegen Abend ziehen sich die Engländer nach Boston zurück. Schmachvoll besiegt von einer Bürgerwehr. Rund 250 Rotröcke verlieren ihr Leben oder werden verletzt. Die Rebellen bezahlen den ersten Sieg der amerikanischen Revolution mit 90 Toten und Verletzten. Die Rebellion hat viele Freunde. Doch selbst zu diesem Zeitpunkt wollen sich nur die wenigsten Kolonisten komplett von der englischen Krone lossagen. Stattdessen kämpfen sie weiterhin für ihre Rechte als Untertanen des Königs. Erst als König George weitere Truppen in die rebellierenden Kolonien schickt, kippt die Stimmung endgültig. 1776 erklären 8 der 13 Kolonien ihren Willen zur Unabhängigkeit. Auf dem Kontinentalen Kongress in Philadelphia wird der Abgesandte von Virginia, Thomas Jefferson, beauftragt, eine Erklärung zu verfassen, die den Bruch mit England begründet. Ich wurde dazu bestimmt, den Entwurf alleine zu verfassen. Ich stimmte zu und begann zu schreiben. Doch bevor ich es dem Komitee vorlegte, bat mich Benjamin Franklin und John Adams, unabhängig voneinander, ihre Korrekturen hinzuzufügen. Sie hatten nur 2-3 Änderungen. Anschließend habe ich eine finale Fassung geschrieben. Am 4. Juli 1776 verabschiedet der Kongress in Philadelphia das Dokument. Es ist die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten. Damit lösen sich die Amerikaner offiziell von der englischen Krone. König George erkennt dies natürlich nicht an. Zu viel Geld verdient das britische Empire an seinen Kolonien. So dauert der Unabhängigkeitskrieg mit dem Mutterland fast 8 Jahre und kostet ungefähr 25.000 Amerikanern das Leben. Als sich Frankreich 1778 auf die Seite der Kolonien stellt, wendet sich das Blatt. Angeführt von General George Washington zwingen die amerikanischen und französischen Truppen 1781 gemeinsam die englische Armee zur Aufgabe. Am 3. September 1783 schließlich erkennt Großbritannien die Unabhängigkeit der Kolonien an. 6 Jahre später wird George Washington zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Zum Zeitpunkt seines Amtsantritts bestehen die USA aus 11 Staaten, in denen rund 3,9 Millionen Menschen leben. Wenn Freiheit erst einmal Wurzeln schlägt, so sagt George Washington, ist sie eine sehr schnell wachsende Pflanze. Ein Satz des ersten Präsidenten, den wohl auch die Pilgrims unterschrieben hätten, als sie 160 Jahre zuvor mit der Mayflower in die neue Welt aufbrachen. Auf Wiederhören bei Audible.